1. We had der Stolzen Krone der Trunkenbold Ephraims und der Welkenden Blum, ihrem praktischen Schmuck, die auf dem Gipfel des Fruchtbaren Tals der vom Wein berauschten liegt. 2. Denn der Herr hat einen starken und mächtigen bereitgestellt, der wie ein Hagelnwetter, ein historischer Sturm und ein Gaskerwaltiger, Strom und der Wasser seimit seine Hand zu Boden werfen wird. 3. So wird die Stolzkrone der Trunkenbold Ephraims mit Fassen zu treten werden. 4. Und die Welkend Blum, praktischer Schmuck auf dem Gipfel des Fruchtbaren Tals, wird wie ein Frühfade vorder Reifzeit sein, die Jemand, sobald sie sieht, sofort verschlingt, noch warende sie in der Hand holt. 5. Und jenem Tag wird der Herr der Hirscheren dem Rest seines Volks ein praktisch Krone und ein herrlicher Sternreif sein. 6. A word dem, der zu gericht sitzt, einen Geist der gerechtig keet verlehen und denen, die Angriffem Tor abwehren, stork geben. 7. Doch auch dies hier schwanken vom Wein und Turmeln vom Rauschtrank, Priester und Propheten schwanken vom Rauschtrank, sind verwirrt vom Wein und Turmeln vom Rauschtrank. Sie schwanken beim Schauen und ihren beim Erteilen. 8. Den Altische sind wohl von unflätigem Jespe, so dass kein Einzigerplatz sauber bleibt. 9. Sie spot 10. Wen will Erkenntnis lehren und wem sein Botschaft erklären? Etwa denen, die gerade erst von der Milchentwont und von der Bruce Genemen werden. 10. Denn es ist Richno auf Richno, Richno auf Richno, Meschner auf Meschner, Meschner auf Meschner, ein wenig higher, ein wenig da, 11. Doch tatsächlich wird zu diesem Vogue mit stottenden Lippen und in einer fremden Sprache reden. 12. Der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe, gont den müden Ruhe, und das ist die Erholung, aber sie wollten nicht hören. 13. Die Schalb wird ihnen das Wort des Herrn zu Richno auf Richno, Richno auf Richno, Meschner auf Meschner, Meschner auf Meschner, ein wenig higher, ein wenig da, wer denn, damit sie gehen, Ruckwitz fallen, zerbroken, gefangen und gefasst wer denn. 14. Hort darum das Wort des Herrn, Spotter, Herrscher Diocese Vokes in Jerusalem. 15. Weil gesagt hat, wir haben einen Bund mit dem Todgesklassen und ein Abkommen mit der Unterwelt getroffen. Wenn die Überfluten Geisel kommt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben die Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und uns im Trug geborgen. 16. Darum spricht der Herr, Yahweh, Folgens, sie, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewahrten Stein, einen kostbaren Eckstein für ein festes Fundament. Wer glaubt, wird nicht wanken. 17. Ich wird das Recht zur Messner und die gerechte Keet zum Senkblei machen. Hegel wird die Lugenzuflucht vernichten und Wasser die Trugberg fortschwemmen. 18. EU Bund mit dem Tod wird aufgehoben und EU Abkommen mit der Unterwelt wird kein Gültigkeit haben. Wenn die Überflutung Geisel kommt, wird it a vonner zermahnt werden. 19. Suft sie kommt, wird sie uge erfassen, den jeden Morgen wird sie kommen, bei Tag und bei Nacht. Und es wird reine Schrecken sein, dies Botschaft zu verstehen. 20. Denn das Bett wird zu kurz sein, sich darauf auszustrecken, und die Deck zu schmal, sich darin einzuwickeln. 21. Denn wie im Bergperaz im Word der Herr sich erheben, wie im Tal bei Gibeon Word erzernen, sein Werk zu vollbringen, befremdlich ist sein Werk. Und sein Arbeit also führen, seltsam ist sein Arbeit. 22. Darum trägt keenen Spot, damit your Fessel nicht noch fester wer denn. Denn ich heb vom Herrn, dem Herrn der Hirscheren, ein fest beschlossens und über die ganze der Phänomen. 23. Horcht auf und hort mein Stimm. Merkt auf und hort mein Reed. 24. Flut ein Bauer etwa standig ner, zu sehen, oder brichter seinen Acker immer vertauf und bearbeitet in. 25. Ist es nicht so, dass wenn die Oberflasch gebnet hat, Dilstreut und Kimmel sat und weisen, Gerst und spelt und Ren vorge sehen in Stellen flant. 26. Sein Gott unterweist in im Rechten Vorgehen und lert in Directage Method. 27. Dill word nicht mit dem Dreschlitten gedroschen, noch word ein Wagenrad über Kimmel geführt, statt dessen word dill mit einem Stab und Kimmel mit einem Stock ausgeschlagen. 28. Word Brockhorn etwa vollstand examamt? Nein, man drischt nicht an auf holig darauf ein oder treib das Rad seins Wagens und sein Förder darüber, emis zu zumalen. 29. Orch dies get vom Herrn der Heerscheren aus, der Wunderbar Plain und Gross einzig besitzt.